Liebe heimgestellt. Und das ist meine Welt. Und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen? Meine Natur. Ich kann halt liegen. Thank you.